Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 921 an Goethe, Weimar, 14. November 1803. Man bittet mich, Sie darum anzugehen, dass auf den Mittwoch Wallensteins Lager möchte zu den Brüdern gespielt werden, weil B. Short eine Anschauung zu diesem Stück zu bekommen wünschte, das in Berlin jetzt auch soll gespielt werden. Auch Brühl sähe es gern und es geschähe also mehreren dadurch ein Gefallen. Weil wir jetzt drei Schauspieler mehr haben, so riet ich an die drei mitsprechenden Statisten, nämlich den Kroat, den Schwyzer und den zweiten Kürassier mit unseren drei neuen Schauspielern zu besetzen, so kann das Stück durchaus frisch weggespielt werden. In der Komödie sehe ich Sie heute wohl. Es.